Abschnitt 4. Aus 5 Apfelsinenkerne und andere Detektivgeschichten. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Gesprochen von Jos van Aken. 5 Apfelsinenkerne und andere Detektivgeschichten von Sir Arthur Conan Doyle. Der Katechismus der Familie Musgrave, Teil 2. Der Hausmeister war vor, das Mädchen nicht zu finden. Rael hatte Brunton geliebt und dann Grund gefunden, ihn zu hassen. Sie war feurig und leidenschaftlich und befand sich unmittelbar nach seinem Verschwinden in der schrecklichsten Aufregung. Der Sack mit dem sonderbaren Inhalt war von ihr in den See geworfen worden. All diese Einzelheiten mussten wohl in Betracht gezogen werden, aber durch keine derselben kam man der Sache auf den Grund. Von welchem Punkt war die Verwicklung ausgegangen? Wo steckte das Ende des verwirrten Knäuels? »Ich muss jenes Papier sehen, Musgrave«, sagte ich, »das Ihr Hausmeister selbst auf die Gefahr hin, seine Stellung zu verlieren, sich verschafft hat. Dieser sogenannte Katechismus unserer Familie ist ein höchst abgeschmacktes Schriftstück«, erwiderte er, »das keinen anderen Wert hat als sein hohes Alter. Ich habe eine Abschrift bei mir, wenn Sie einmal einen Blick darauf werfen wollen.« »Er händigte mir dieses Blatt ein, das du hier vor dir siehst, Watson.« Die sonderbaren Fragen und Antworten, die jeder Musgrave hersagen musste, sobald er volljährig war, lauteten: »Wem gehörte sie?« »Dem, der nicht mehr ist.« »Wer soll sie haben?« »Der, welcher kommt.« »Welcher Monat war es?« »Der 6. vom 1. »Wo war die Sonne?« »Über der Eiche.« »Wo war der Schatten?« »Unter der Ulme.« »Wie maß man ihn aus?« »Nach Norden 10 und 10, nach Osten 5 und 5, nach Süden 2 und 2, nach Westen 1 und 1 und darunter.« »Was sollen wir dafür geben?« »All unser Gut.« »Weshalb geben wir es hin?« »Weil uns das Pfand vertraut ward.« Das Original trägt kein Datum, aber der Schreibweise nach muss es aus der Mitte des 17. Jahrhunderts stammen, bemerkte Musgrave. Ich fürchte jedoch, es wird Ihnen zur Lösung des Rätsels kaum behilflich sein können. Es enthält jedenfalls ein zweites Geheimnis, sagte ich, das mir noch weit interessanter zu sein scheint als das erste. Möglich, dass uns auch dieses klar wird, sobald wir jenes gelöst haben. »Nichts für ungut, Musgrave, aber Ihr Hausmeister muss ein sehr kluger Mann gewesen sein. Wenigstens hat er mehr Scharfsinn bewiesen als 10 Generationen seiner Herren.« »Ich verstehe Sie nicht recht«, meinte Musgrave. »Das Papier scheint mir doch keinerlei praktischen Zweck zu haben.« »Das möchte ich bestreiten. Mir scheint es ein Dokument von ungewöhnlicher Wichtigkeit, und Brunton war ohne Zweifel derselben Ansicht.« Vermutlich hat er es schon früher gesehen als in jener Nacht, da sie ihn ertappten. Wohl möglich, wir gaben uns keine Mühe, es zu verbergen. Er wollte sich bei jener letzten Gelegenheit nur noch einmal alles ins Gedächtnis zurückrufen, wie mir scheint. Sie erwähnten ja auch eine Art Karte oder einen Plan, den er bei ihrem Erscheinen in die Tasche steckte, nicht wahr? »Ganz recht, aber was ging denn Brunton unser alter Familienbrauch an und was soll das Kauderwelsch überhaupt bedeuten?« »Das würde man wohl ohne allzu große Schwierigkeiten herausfinden können«, sagte ich. »Wenn Sie nichts dagegen haben, fahren wir mit dem ersten Zug zusammen nach Sussex, um die Sache an Ort und Stelle etwas genauer zu untersuchen.« Noch am selben Nachmittag trafen wir in Hurlstone ein. »Vielleicht hast du einmal eine Abbildung des berühmten alten Schlosses gesehen und eine Beschreibung davon gelesen. Ich erwähne nur, dass es in Form eines lateinischen L gebaut ist. Der lange Arm ist der neuere Teil, während der kürzere den alten Bau als Flügel darstellt, an den das andere angebaut wurde. Über dem niedrigen, schweren Türgerüst in der Mitte des Flügels ist die Jahreszahl 1607 eingemeißelt, aber alle Sachverständigen stimmen darin überein, dass Balken und Mauerwerk in Wirklichkeit bedeutend älter sind. Die furchtbar dicken Wände und die winzigen Fenster des alten Schlosses veranlassten die Familie im letzten Jahrhundert, den Neubau zu unternehmen. Der alte Flügel wurde überhaupt nur noch als Vorratshaus und Keller benutzt. Ein prachtvoller Park mit herrlichen alten Bäumen umgab das Haus. Der Weiher, von dem mein Klient gesprochen hatte, lag dicht an der breiten Allee, etwa 200 Meter vom Wohngebäude. Ich war bereits fest überzeugt, Watson, dass die drei Rätsel im Grunde genommen nur ein einziges waren und wir bloß den Musgrave-Katechismus richtig zu verstehen brauchten, um Aufschluss darüber zu erhalten, was aus Rahel Howells und dem verschwundenen Hausmeister geworden sei. So wandte ich denn meine ganze Aufmerksamkeit dem seltsamen Schriftstück zu. Warum lag wohl dem langjährigen Diener der Familie so viel daran, die alte Formel zu untersuchen? Offenbar, weil er etwas darin sah, was allen Gliedern dieses Adelgeschlechts seit Jahrhunderten entgangen war und wovon er sich einen persönlichen Vorteil versprach. Was konnte das sein und welchen Einfluss hatte es auf sein Geschick gehabt? Beim Lesen des Katechismus war mir gleich klar geworden, dass die angegebenen Maße sich auf einen Platz beziehen müssten, auf den der übrige Inhalt der Urkunde hinwies. Ließ sich dieser Platz finden, so kam man vielleicht dem Geheimnis auf die Spur, welches die alten Musgraves auf so absonderliche Art verewigt hatten. Zwei Wegweiser halfen uns von Anbeginn der Untersuchung. Eine Eiche und eine Ulme. In Bezug auf die Eiche war kein Zweifel möglich. Gerade dem Hause gegenüber, links von der Allee, erhob sich ein wahrer Patriarch unter den Bäumen, die herrlichste Eiche, die ich je gesehen habe. Sie wuchs gewiss schon hier, als der Katechismus aufgesetzt wurde, äußerte ich im Vorbeifahren. Vermutlich schon vor der Eroberung Englands durch die Normannen, versetzte mein Klient. Der Baum hat einen Umfang von 23 Fuß. Das war ein fester Punkt, von dem ich ausgehen konnte. Haben Sie auch ebenso alte Ulmen? Fragte ich. Ah, eine uralte Ulme stand dort drüben, aber vor 10 Jahren wurde sie vom Blitz getroffen und man hat den Stumpf abgehauen. Kann man die Stelle noch sehen? Jawohl. Andere Ulmen gibt es nicht? Nein, aber eine Menge Buchen. Bitte zeigen Sie mir den Standort jener Ulme. Wir fuhren in unserem leichten Jagdwagen am Schlosse vor und Musgrave ging mit mir nach dem Platz auf dem Rasen, wo die Ulme früher gestanden hatte. Es war halbwegs zwischen dem Haus und der Eiche. Meine Untersuchung machte entschiedene Fortschritte. »Wäre es wohl möglich herauszufinden, wie hoch die Ulme gewesen ist?« fragte ich. »Das kann ich Ihnen gleich sagen. Sie war 64 Fuß hoch.« »Woher wissen Sie das?« fragte ich erstaunt. »Mein alter Lehrer ließ mich bei den Aufgaben in der Trigonometrie immer Höhenmessungen anstellen. Als Knabe habe ich die Höhe eines jeden Baumes und sämtlicher Gebäude auf dem Gute ausgerechnet.« Dies war ein unerwarteter Glücksfall. Ich hatte kaum gehofft, die Tatsachen so rasch ermitteln zu können. Bitte sagen Sie mir, ob der Hausmeister je eine derartige Frage an Sie gestellt hat. Musgrave sah mich verwundert an. Nun, Sie mich daran erinnern, fällt mir ein, dass Brunton mich wirklich vor einigen Monaten um die Höhe jenes Baumes befragt hat. Er hatte sich mit dem Stallknecht darüber gestritten. Dies war mir eine willkommene Nachricht, Watson, ein Beweis, dass ich den rechten Weg gefunden hatte. Ich blickte nach der Sonne, die schon tief am Himmel stand, und berechnete, dass sie in etwa einer Stunde gerade die höchsten Äste der alten Eiche treffen würde. Eine Bedingung im Katechismus war dann erfüllt. Mit dem Schatten der Ulme musste das äußerste Ende des Schattens gemeint sein, sonst hätte man den Stamm zur Richtschnur genommen. Es galt, demnach herauszufinden, bis wohin der Schatten fallen würde, sobald die Sonne die Eiche berührte. Das muss recht schwierig gewesen sein, Holmes. Die Ulme war ja nicht mehr da. Hatte Brunton es zu Wege gebracht, so musste es mir auch gelingen. In Wirklichkeit war es leichter, als es den Anschein hat. Ich ging mit Musgrave in sein Studierzimmer, schnitzte mir den Holzpflock, den du hier siehst, und knüpfte diesen langen Strick daran fest, bei dem ich jeden Meter durch einen Knoten bezeichnete. Dann band ich zwei Angelruten aneinander, deren Länge genau 6 Fuß betrug, und ging mit meinem Klienten wieder an die Stelle, wo die Ulme gestanden hatte. Die Sonne streifte eben die höchsten Wipfel der Eiche. Ich steckte die Angelrute aufrecht in den Boden, sah, wohin ihr Schatten fiel, und maß ihn ab. Er war gerade 9 Fuß lang. Natürlich ließ sich die Rechnung jetzt leicht machen. Wenn eine Rute von 6 Fuß einen 9 Fuß langen Schatten warf, so musste ein 64 Fuß hoher Baum einen 96 Fuß langen Schatten werfen, und die Richtung beider konnte nur die gleiche sein. Ich maß die Strecke aus, kam dabei fast bis an die Mauer des Hauses und steckte meinen Holzpflock dort fest. Nun stelle dir mein Entzücken vor, Watson, als ich kaum 2 Zoll von meinem Pflock entfernt eine trichterförmige Vertiefung im Boden bemerkte. Es war das Zeichen, welches sich Brunton bei seinen Messungen gemacht hatte, also war ich noch immer auf seiner Fährte. Von diesem Ausgangspunkt begann ich nun, die Maße abzuschreiten, nachdem ich zuerst mit meinem Taschenkompass die Himmelsrichtungen festgestellt hatte. 10 Schritte mit jedem Fuß führten mich längs der Hausmauer hin, und ich bezeichnete den Punkt wieder durch einen Pflock. Nun tat ich genau je 5 Schritte nach Osten und je 2 nach Süden. Dadurch gelangte ich bis dicht an die Schwelle der alten Tür. Die 2 Schritte nach Westen musste ich auf den Steinfliesen des Hausflurs machen, und damit hatte ich die im Katechismus bezeichnete Stelle erreicht. Hier stand ich, aber wie groß meine Enttäuschung war, lässt sich nicht beschreiben, Watson. Im ersten Augenblick war ich fest überzeugt, dass ich mich bei meiner Berechnung gründlich geirrt haben müsse. Die untergehende Sonne schien hell in den Hausflur hinein, und ich sah, dass das alte, ausgetretene graue Steinpflaster fest zusammengekittet und sicherlich seit langen Jahren nicht aufgerissen worden war. Brunton hatte hier nicht nachgegraben. Ich klopfte auf den Boden, aber es klang überall gleich. Auch zeigten sich nirgends ein Riss oder eine Spalte. Zum Glück hatte aber jetzt auch Musgrave angefangen, die Bedeutung meiner Forschungen einzusehen, und seine Erregung war ebenso groß wie die meinige. Er holte das Papier heraus, um noch einmal alles nachzurechnen. »Und darunter«, rief er, »und darunter, das haben Sie fortgelassen.« Ich hatte gedacht, man sollte ein Loch graben, aber jetzt sah ich plötzlich mein Irrtum ein. »Es ist also ein Keller darunter«, rief ich. »Freilich, er ist ebenso alt wie das Gebäude, durch die Tür dort geht's hinab.« Wir stiegen eine Wendeltreppe hinunter, mein Gefährte strich ein Zündholz an und machte Licht in einer großen Laterne, die auf einem Fass in der Ecke stand. Sofort war uns beiden klar, dass wir den richtigen Platz entdeckt hatten, den auch vor uns schon andere Leute kürzlich besucht haben mussten. Der Keller war als Holzstall benutzt worden, aber die Scheiter, die offenbar zuvor zerstreut auf dem Boden umhergelegen hatten, waren jetzt an beiden Seiten aufgeschichtet, so dass der mittlere Raum frei blieb. Unser Blick fiel auf eine große, schwere Steinplatte mit einem verrosteten Eisenring in der Mitte, an welchem ein wollenes, kariertes Halstuch festgebunden war. »Das ist ja Bruntons Tuch«, rief mein Klient. »Ich habe es ihn tragen sehen, das kann ich beschwören. Was hat der Schurke hier vorgehabt?« Auf meinen Vorschlag wurden ein paar Leute von der Ortspolizei herbeigerufen, und dann versuchte ich, die Steinplatte mit Hilfe des Halstuchs in die Höhe zu ziehen. Ich konnte sie nur wenig von der Stelle bewegen. Erst als einer der Polizisten mir seinen Beistand lieh, gelang es uns, mit vereinten Kräften sie fortzuschieben. Ein schwarzes Loch gähnte zu unseren Füßen, und Als Musgrave mit der Laterne hinunterleuchtete, sahen wir eine etwa 7 Fuß tiefe Kammer, die ungefähr 5 Fuß im Geviert maß. Auf einer Seite stand ein flacher, eisenbeschlagener Holzkoffer, an dessen zurückgeschlagenem Deckel ein seltsam geformter, altmodischer Schlüssel steckte. Eine dicke Staubschicht lag darauf und von dem Gewürm und der Feuchtigkeit war das Holz so zerfressen und verfault, dass sich drinnen Schwämme und Pilze in Menge angesiedelt hatten. Verschiedene runde Metallstücke, vermutlich alte Münzen, wie ich hier einige habe, lagen auf dem Boden des Koffers verstreut. Etwas anderes enthielt er nicht. In jenem Augenblick dachten wir jedoch nicht an den alten Koffer. Wir starrten nur auf die Gestalt, die davor kauerte. Es war ein Mann in schwarzem Anzug, der die Arme nach beiden Seiten ausstreckend mit dem Kopf auf dem Rande des Koffers lag. In dieser Stellung war ihm alles stockende Blut ins Gesicht getreten und das verzerrte blaurote Antlitz war ganz unkenntlich. Doch seine Größe, sein Haar und sein Anzug genügten, um meinem Klienten den Beweis zu liefern, dass es der verschwundene Hausmeister war. Wir zogen ihn herauf. Er war schon seit mehreren Tagen eine Leiche, aber es fand sich keine Wunde oder sonstige Verletzung an seiner Person, die auf ein gewaltsames Ende schließen ließ. Als man den Leichnam zum Keller hinausgeschafft hatte, standen wir abermals einem schauerlichen Rätsel gegenüber. Ich muss gestehen, dass ich dies Ergebnis meiner Forschung als eine schwere Enttäuschung empfand. Nach meiner Berechnung sollte das Problem gelöst sein, sobald ich den Ort gefunden hatte, auf den der Katechismus hinwies. Aber jetzt war ich anscheinend noch ebenso weit davon entfernt zu ergründen, was wohl die alten Musgraves mit so außerordentlicher Vorsicht hier verbergen wollten. Zwar den unglücklichen Brunton hatte ich aufgefunden, doch galt es noch, sein Geschick zu enträtseln und zu ermitteln, welche Rolle das verschwundene Mädchen dabei gespielt hatte. Ich setzte mich auf ein Fass, das im Winkel stand, und überlegte die Sache aufs Gründlichste. Du kennst meine Methoden, Watson. Ich suche mich an die Stelle des Menschen zu versetzen, um den es sich handelt, und einen Maßstab für seine geistigen Fähigkeiten zu gewinnen. Dann frage ich mich, was ich selbst unter den obwaltenden Umständen getan haben würde. Dass ich auf Bruntons scharfen Verstand zählen konnte, erleichterte mir die Sache wesentlich. Ich brauchte nun nur von meinem eigenen Standpunkt auszugehen. Er wusste, es war etwas Wertvolles verborgen. Den Ort hatte er entdeckt, aber der Stein, der ihn verschloss, war zu schwer, als dass ein Mann ihn allein aufheben konnte. Was war nun zu tun? Sollte er sich Hilfe von außen verschaffen? Selbst wenn diese noch so zuverlässig war, hätte er doch die Türen aufschließen müssen und das würde leicht zu einer Entdeckung geführt haben. Weit besser war es, wenn ihm ein Bewohner des Hauses Beistand leistete. Aber wen konnte er darum angehen? Das Mädchen war ihm treu ergeben gewesen. Nun vermag ein Mann sich aber nur schwer vorzustellen, dass er die Liebe eines Weibes unwiederbringlich verloren haben soll und wenn er es noch so schlecht behandelt hat. Er beschloss, der Rahel Howells ein paar Aufmerksamkeiten zu erweisen, sich mit ihr zu versöhnen und sie zu bestimmen, ihn bei seinem Vorhaben zu unterstützen. Sie gingen zur Nachtzeit miteinander in den Keller und ihrer vereinten Anstrengung gelang es, die Steinplatte abzuheben. So weit konnte ich ihnen folgen, als hätte ich ihr Tun selbst mit angesehen. Für 2 Leute, einen Mann und ein Mädchen, musste es eine schwere Arbeit gewesen sein, den Stein fortzuschaffen. Wir hatten uns dabei sehr anstrengen müssen, ich und der starke Polizist. Womit konnten sie sich helfen? Was ich an ihrer Stelle getan hätte, wusste ich wohl. Ich stand auf und untersuchte die Holzstücke, die auf dem Boden umherlagen. Bald fand ich, was ich erwartete. Ein etwa 3 Fuß langes Holzscheit war an einem Ende zusammengepresst und mehrere waren plattgedrückt, als habe eine bedeutende Last darauf gelegen. Offenbar hatten sie den Stein verschoben und die Holzstücke in den Spalt gesteckt, bis sie endlich, sobald die Öffnung groß genug war, um durchzukriechen, das Scheit der Länge nach dazwischen geklemmt hatten, damit sich das Loch nicht schließen könne. Bis dahin ging ich noch sicher in meinen Folgerungen. Aber wie sollte ich mir nun den Fortgang des nächtlichen Trauerspiels denken? Natürlich konnte nur einer in das Loch hinuntersteigen, und das war Brunton. Das Mädchen musste oben gewartet haben. Brunton schloss den Koffer auf, reichte den Inhalt vermutlich seiner Helfershelferin, und was geschah dann? War das glimmende Feuer der Rachsucht plötzlich in der leidenschaftlichen Waliserin entflammt, als sie den Mann in ihrer Gewalt sah, der sie betrogen und ihr vielleicht ein größeres Unrecht angetan hatte, als wir ahnten? War das Scheit aus Zufall abgerutscht, so dass die Steinplatte niederfiel und dadurch Brunton sein schauerliches Grab bereitete? Hatte Rahel nur durch ihr Schweigen seinen Tod verschuldet, oder hatte sie durch einen plötzlichen Stoß mit eigener Hand die Stütze fortgeschleudert, so dass die Platte von selber zufiel? Wie es sich auch zugetragen, mir war, als sähe ich die Gestalt in wilder Hast die Treppe hinauf entfliehen, während ihre Hände den geraubten Schatz umklammert hielten. In den Ohren gellte ihr fort und fort das dumpfe Angstgeschrei, das ihr treuloser Geliebter ihr nachschickte. Sie hörte ihn wie wahnsinnig mit aller Kraft gegen die Steinplatte hämmern, die ihn abschloss von Luft und Leben. Deshalb ihr totenbleiches Gesicht, ihre zerrütteten Nerven, ihr hysterisches Gelächter am nächsten Morgen. Aber was war in dem Kasten gewesen? Was hatte sie damit getan? Es konnte nichts anderes sein als das alte Metall und die Kiesel, die mein Klient aus dem Weiher aufgefischt hatte. Sie musste den Leinwandsack bei der ersten Gelegenheit hineingeworfen haben, um die letzte Spur ihres Verbrechens zu tilgen. Wohl 20 Minuten lang hatte ich regungslos dagesessen. Musgrave stand noch immer mit bleicher Miene vor mir, schwang die Laterne hin und her und starrte in das Loch hinunter. »Das sind Münzen aus Karls des ersten Zeit«, sagte er mir, einige der Metallstücke hinhalten, die im Koffer zurückgeblieben waren. »Sie sehen, dass wir die Entstehungszeit des Katechismus ganz richtig angegeben haben.« Ja, vielleicht findet sich noch etwas anderes, das Karl dem Ersten angehört, rief ich, als mir die Bedeutung der beiden Fragen des Katechismus plötzlich aufdämmerte. Lassen Sie mich den Inhalt des Sackes sehen, den Sie aus dem See herausgeholt haben. Wir begaben uns in sein Studierzimmer und dort zeigte er mir die einzelnen Stücke. Dass er dem Funde keine Wichtigkeit beigelegt hatte, begriff ich wohl, als ich den Blick darauf warf. Das Metall war fast schwarz und die Steine matt und glanzlos. Ich rieb jedoch einen derselben auf meinem Ärmel und er strahlte wie ein Feuerfunke in meiner halb geschlossenen Hand. Das Metall hatte die Form eines doppelten Ringes, war aber ganz krumm und verbogen, so dass sich nicht mehr erkennen ließ, was es ursprünglich gewesen sein mochte. »Wir dürfen nicht vergessen«, sagte ich, »dass die Partei der Königstreuen sich selbst nach Karls Tode noch eine Zeit lang in England behauptet hat und dass sie schließlich bei ihrer Flucht manche von ihren größten Kostbarkeiten begraben und zurücklassen mussten, um sie nach ihrer Rückkehr unter friedlicheren Verhältnissen wieder in Besitz zu nehmen. Oh, mein Urahne Sir Ralph Musgrave war einer der angesehensten Kavaliere und die rechte Hand Karls des Ersten während seiner Irrfahrten in der Fremde«, sagte mein Klient. »Wirklich? Nun, dann hätten wir ja das Glied, das uns noch gefehlt hat. Ich muss Ihnen Glück wünschen, dass Sie, freilich auf tragische Art, in Besitz eines Schatzes gekommen sind, der außer seinem großen wirklichen Wert noch als geschichtliche Merkwürdigkeit eine ganz besondere Bedeutung hat. »Was ist es denn?« stieß er verwundert heraus. »Nichts Geringeres als die alte Krone von England.« »Die Krone?« »Jawohl, Sie wissen ja, wie es in dem Katechismus heißt. Wie lauten doch die Worte?« »Wem gehörte sie?« »Dem, der nicht mehr ist. Das war nach Karls Hinrichtung. Wer soll sie haben? Der, welcher kommt.« Das deutet auf Karl den Zweiten, dessen Thronbesteigung man schon voraussah. Es ist wohl außer Zweifel, dass dies formlose und zerbrochene Diadem einst die Stirne der königlichen Stuarts geschmückt hat. Und wie kam es in den Weiher? Das ist eine Frage, die nicht so schnell zu beantworten ist, erwiderte ich und legte ihm dann die lange Reihenfolge von Beweisen und Vermutungen vor, die sich mir aufgedrängt hatten. Die Dämmerung brach herein und der Mond glänzte hell am Himmel, bevor ich mit meinem Bericht zu Ende war. »Wie kam es aber, dass Karl bei seiner Rückkehr die Krone doch nicht erhielt?« fragte Musgrave und steckte das Kleinod wieder in den Leinensack. »Dies ist der einzige Punkt, der wahrscheinlich immer unaufgeklärt bleiben wird. Vermutlich war der Musgrave, der um das Geheimnis wusste, in der Zwischenzeit gestorben und hatte seinen Nachkommen die schriftliche Anweisung hinterlassen, welcher er jedoch aus irgendeinem Grunde keine Erläuterung beigefügt hat. Von diesem Tage an ist das Schriftstück von Vater auf Sohn vererbt worden, bis es endlich einem Manne in die Hände fiel, der seine rätselhafte Bedeutung zu entziffern verstand, und als er den Schatz heben wollte, das Wagnis mit seinem Leben büßen musste. Das ist die Geschichte von dem Katechismus der Musgraves, Watson. Die Krone wird noch in Hurlstone aufbewahrt, doch hat man der Familie bei Gericht Schwierigkeiten gemacht und sie musste eine bedeutende Summe zahlen, bevor man ihr gestattete, das Kleinod zu behalten. Wenn du einmal dort in die Gegend kommst und dich auf mich berufen willst, wird man dir die alte Krone mit Vergnügen zeigen. Von dem Weibe hat man nichts wieder gehört. Sie ist aller Wahrscheinlichkeit nach in irgendein überseeisches Land entflohen und hat die Erinnerung an ihr Verbrechen mitgenommen. Ende von Abschnitt 4.